Pfeffergurken und Gnosis von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 6. Vermutung. Sie waren nicht da, bemerkte Herr Hess. Jedenfalls nicht dort, wo er es sonst stets vorzufinden pflegte. Das ist doch nicht möglich, dachte er, während seine Augen hastig die übrigen Regale abstreiften. Vergeblich, sie waren nicht da. Möglicherweise wären sie noch da, wenn man mich nicht aufgehalten hätte, dachte Herr S. wütend. Nein, es war bestimmt dieser Gang, aber in dem Regal, in welchem er ansonsten die Pfeffergurken schön sortiert und aufgereiht vorfand, waren nur eingelegte Tomaten, Pfefferoni, Pilze verschiedenster Art und so weiter. Nur eben keine Pfeffergurken. Sauergemüse. Es war der richtige Gang. Dem zu trotz ging Herr S. in einen anderen Gang, machte eine kleine Runde und beendete sie wieder an jenem Ort seiner Enttäuschung, der auch schon bald jener seiner größten Niederlage werden sollte. Nichts. Keine Pfeffergurken. In Gedanken beschritt er noch einmal den heutigen Weg, angefangen von der beinahe Begegnung mit dem Vermieter Krempler bis zu dem Zusammenstoß mit der garstigen alten Dame. Selbst das süffisante Lachen des Gerber Olgersen erschallte als Gedankenecho wieder, während er ihm eine Visitenkarte zusteckte. Wobei, nein, so ist es ja nicht gewesen. Eine Verwechslung der Geschehnisse könne jetzt fatale Folgen haben, dachte Heiß. Um dem Nichtvorhandensein der Pfeffergurken in Gang 8 Regal 3 auf die Schliche zu kommen, ist es ein notwendiges, den Ablauf des heutigen Tages aufs Exakteste zu rekonstruieren. Kein Detail dürfe man außer Acht lassen. Nicht die noch so banalste Geste könnte eine solche doch über den Verbleib der geliebten Pfeffergurken hilfreiche Hinweise liefern. Wäre es nicht möglich, dass wenn schon kein räumlicher, dann aber ein zeitlicher Fehler vorliege? Vielleicht war er in den Annalen der Geschichte ja zu früh oder einfach zu spät dran. Es täte ihn nicht wundern, wenn die Nachfrage nach dem Pfeffergurken mit den Jahren gestiegen sei. Vielleicht hat ja auch jemand geplaudert und es hat sich herumgesprochen, dass sie eine ziemlich unterschätzte Delikatesse seien. Und die Nachfrage übersteige eben mittlerweile das Angebot. Leere Regale wären die unausweichliche Konsequenz. Ja, das wäre logisch. Aber Moment, die Regale sind doch gar nicht leer. Die Pfeffergurken waren einfach nicht da. Nicht einmal die Regaletiketten zeugten noch von ihrer Existenz. Herr S. musste es jetzt wissen. Und auch der für ihn üblicherweise so verabscheuungswürdige Kontakt mit den emsigen Verkäuferinnen, den fleißigen Wareneinschlichterinnen und den braven Gehilfen konnten ihn jetzt nicht mehr davon abhalten, der Sache auf den Grund zu gehen. Ende des 6. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Auku sukitoru kono hada o Asu wa 愛のため捧げます